Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur um 7.48 Uhr und heute ist ja Donnerstag, das bedeutet Filmwechselstofftag, neuer Stoff in den Kinos, neue Filme. Wenn Sie die gerade gelaufenen Filme schon alle durch haben, sind Sie hier perfekt an der richtigen Stelle, denn jetzt ist Anke Lewicke da. Guten Morgen. Guten Morgen. Auf den Filmfestspielen von Venedig, die am vergangenen Samstag zu Ende gegangen sind, feierte der neue Film Mother von Darren Aronofsky seine Weltpremiere. Und eigentlich hat man viel Gutes über diesen Jahrgang gehört, doch dieser Film scheint eher ein Tiefpunkt des Festivals gewesen zu sein. Warum denn nur? Naja, das US-amerikanische Kino hat sich ja von seiner besten Seite in Venedig gezeigt und bewiesen, dass das Genre-Kino, die Bilder des Genre-Kinos sich öffnen können für eine Gegenwart, für US-amerikanische Zustände. Nun kann man Darren Aronofsky nicht vorwerfen, dass er in Anführungsstrichen nur einen Horrorfilm machen wollte. Aber ich meine, ich mag das Genre eigentlich auch gerne. Also ich mag es, wenn man mit meinen bewussten und unbewussten Ängsten spielt, aber hier bekommt man es wirklich mit dumpfen, unangenehmem Horror zu tun. Ich kann es nicht anders sagen. Kurz zur Geschichte: Javier Bardem und Jennifer Lawrence spielen ein Paar. Sie leben zurückgezogen in einem einsamen Haus, das sie ständig renoviert. Und in diesem Haus hat ein tragisches Ereignis stattgefunden, das mit ihm zu tun hat. Und er ist eben auch noch Schriftsteller und hat eine Schreibblockade. Und das ist so ein Haus, wie man es schon häufig gesehen hat. Die Wände bluten, die Decken blubbern. Aber diese ganzen Zeichen des Horrorfilms, da kann die Musik noch so laut sein, die Dielen noch so quietschen, da gibt es keine eigentliche Bedrohung hinter. Und er ärgert sie aber die ganze Zeit. Er ist richtig fies mit ihr. Und der eigentliche Horror in diesem Film ist ihre Leidensfähigkeit. Aber ich weiß nicht, ob der beabsichtigt war, dieser Horror. Sollen wir kurz in den Film reinhören? Wir können kurz in den Film reinhören, weil es wird auch das Motiv des Fremden hier noch thematisiert. Es kommen immer mehr Leute in dieses Haus und sie will das nicht, aber er möchte das gerne, weil sie ihm vielleicht Stoff liefern für seine Bücher. Bitte, nur herein. Hallo? Hallo, er ist ein Fremder. Wollen wir ihn einfach so bei uns schlafen lassen? Ja? Hallo, wusstest du, dass er eine Frau hat? Was wollen die? Sie sind meinetwegen hergekommen. Ja, der Künstler braucht eben die Aufmerksamkeit. Darum geht es eben auch in dem Film. Sie wird dann auch noch schwanger, deshalb das Ausführungszeichen Mutter. Es geht um die Frau als Muse, um die Frau als Gebende. Aber der Film trägt das alles so auf ihren Rücken aus. Und eigentlich hätte es ja seine Perspektive sein müssen, weil mit ihm ist was passiert. Es ist sein Trauma. Und dass der Film das alles mit ihr macht und sie nur Reaktion ist, das ist eigentlich das Schreckliche an diesem Film. Und irgendwann kann man Jennifer Lawrence auch nicht mehr sehen, wie sie immer mit offenem Mund durch das Bild läuft. Ein Mitarbeiter dieser Sendung, kann ich ja verraten, hat mir heute Morgen schon gesagt, er hat genau 45 Minuten es ausgehalten in diesem Film. Das können Sie also nachvollziehen, Anke Lewicke? Das kann ich auf alle Fälle nachvollziehen. Am Ende in Venedig gab es auch ein ziemliches Buh-Konzert. Dann kommen wir doch einfach zu einem anderen Film an dieser Stelle. Mit Logan Lucky meldet sich der Regisseur Steven Soderbergh zurück und zwar mit seinem Lieblingsgenre, dem sogenannten Haste-Movies, genau, Entschuldigung. Schon in seiner Oceans-Trilogie hat er nämlich Gangstern dabei zugeschaut, wie sie ihren nächsten Coup planen und welchen Plan sie aushacken. Das werden sie uns jetzt hoffentlich verraten. Das waren ja bei in den Oceans 11 und so weiter Filmen immer coole Gangster in coolen Klamotten, gespielt von George Clooney und Brad Pitt. Ist es jetzt wieder so eine coole Gang? Es ist eine coole Gang, aber man muss ihre Coolheit erst entdecken. Also eigentlich wirken diese beiden Brüder, Jimmy und Clyde, so ein bisschen unterbemittelt, sind so Hinterwäldler und wenn sie einen Anzug tragen würden, da würden sie darin aussehen wie bestellt und nicht abgeholt und sie sind auch so vom Pech verfolgt. Der Jimmy humpelt, ist gerade geschieden und hat Ärger um das Sorgerecht, deshalb braucht er unbedingt Geld und er hat diesen waghalsigen Plan, es findet ein ganz großes Autorennen statt und das Geld wird per Rohrpost in eine Bank geleitet und er möchte eben diese Rohrpost anzapfen und das Geld in seine eigene Tasche umleiten. Macht es denn wieder so viel Spaß und Freude, bei diesen Vorbereitungen und der Durchführung eines Plans zuzuschauen? Ja, das macht auf alle Fälle Freude, weil die eben wirklich cool sind, weil sie nur so ein bisschen langsamer sind. Man muss die Coolheit entdecken. Und das Schöne ist, dass das eigentlich so Helden sind, die wirklich auch aus einer Wirklichkeit kommen. Das spielt in West Virginia, die sind arbeitslos und die kämpfen auch um was. Und dieses Milieu, das beschreibt eben Soderbergh sehr präzise und sehr genau. Und das ist eben ganz schön, wie er aus einer Gangsterkomödie gleichzeitig wieder eine Milieustudie macht, die aus der amerikanischen Gegenwart kommt. Und es ist unterhaltsam und klug. Also viel besser als Mother? Viel, viel besser, viel schöner. Man legt sich im Kino zurück und hat großen Spaß. Machen wir doch, weil wir noch kurz ein bisschen Zeit haben, eine kleine Lehrstunde noch, weil ich über diesen Begriff so gestolpert bin. Haste Movies, woher kommt das eigentlich? Ach, das ist einfach der Begriff, dass man dabei zusieht, wie Gangster was planen, dass man das alles on Detail kennengelernt. Und das tut man hier auch. Und das macht auch großen Spaß, weil sie noch jemanden aus dem Gefängnis holen müssen, um überhaupt ihren Plan durchzuführen. Und wie sie den dann aus dem Gefängnis holen, das ist alles schon sehr genau getaktet. Am Ende sitzt er auch wieder im Gefängnis. Also das macht unheimlich Spaß, wenn man so wie live dabei ist, wie einfach so ein großer Raub geplant wird. Da wird man selbst so ein bisschen zu so einem coolen Gangster. Dankeschön an Anke Lebeke. Vorgestellt hat sie uns zwei neue Filme. Mother mit Ausrufezeichen von Darren Aronofsky. Nicht so eine ganz, ganz große Empfehlung, sondern eher ein Film, den man vielleicht nicht unbedingt angucken muss, außer man hat Lust auf sehr, sehr viel Grusel und sehr viel Stimmung der einen Sorte. Und außerdem Logan Lucky heißt der Film von Steven Soderbergh, der wiederum geht klar. Dankeschön, Anke Lebeke. Bitte, tschüss.